Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast. DPU, das Podcast-UFO. Euer Lieblings-Podcast-UFO-Podcast. Das klang wie so ein Spruch. DPU, das Podcast-UFO, wir sind wieder da. Wir sind wieder da in der ganzen Galaxie. Und mit Stefan Tietze ist natürlich dabei. Hallo. Und Florian Will ist natürlich dabei. Schön, hallo. Da seid Folge 81. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, 2 Wochen nicht zu veröffentlichen. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, die zweitlängste Pause des Podcasts einzulegen. Glaube ich Zeiten. Nicht. Glaube ich auch nicht. Es ist viel passiert, beziehungsweise es ist nicht viel passiert. Wir hatten noch nicht wahnsinnig viel Zeit. Viel tut sich gerade, aber ja. Naja, gut. Draußen wird's kälter. Oh Mann, ist das kalt. Das ist so die Dinge, die wir uns mittlerweile zu erzählen haben. Ja. Mehr erlebt man halt einfach auch nicht. Beziehungsweise, gut, ist alles Bürokram. Langweiliger Arbeitskram. Aber naja. So, jetzt eine lustige Anekdote raushauen. Boah, letztens, wir haben unsere neuen Bürostühle bekommen und der Stefan hat einen, der quietscht so, wenn man sich zurücklegt, und letztens hat er gesagt so, boah, der Gag könnte aber noch mal ein bisschen Schliff verlangen, und dann hat er sich zurückgelegt und hat zu laut gequietscht und dann haben wir alle gesagt, Stefan, du bist echt der coolste Typ. Das war echt mega lustig. Aber ansonsten passiert nicht so wahnsinnig viel, ne? Immer wenn man mit der U-Bahn fährt, ist es ziemlich nervig. Wenn man irgendwie sich versucht, irgendwo anzulehnen, aber dann steht da schon jemand, das ist nervig. Ansonsten. Wann war die letzte Folge? War die vor oder nach Trump? Vor ne? Trump, ja. Ich meine, gut, was will man noch dazu sagen? Ja. Aber eigentlich schon immer noch lustig. Also immer noch ein Thema. Dafür haben wir Trump. Wie lange ist Trump jetzt schon? Weiß ich nicht. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Danach war die Folge, die du weißt schon Folge, die wir löschen mussten, die im Giftschrank ist. Ja, ja. Und danach haben wir nicht aufgenommen, 2-mal. Und jetzt sind wir wieder da. Aber ich finde es immer noch lustig, dass der, ich will auch nicht über Trump reden, aber eigentlich schon, weil er hat ja gesagt, erst hat er den Klimawandel geleugnet und jetzt hat er gesagt, er will einiges dagegen unternehmen. Und ich glaube, dass es ein Typ ist, der hat einfach irgendwer gesagt, hör mal, Donald, das ist eigentlich so und so. Und dann sagt er von sich aus, ja, eigentlich hast du recht. Ja. Oder? So einer ist das doch. Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat einfach nur erfahren, dass es wesentlich mehr Geld kostet, all das rückgängig zu machen von Obama und so und all diese ganzen Bemühungen wieder umkehren zu machen und am Ende so viel Geld dafür drauf geht, dass er all seine Versprechen nicht umsetzen kann und dass das deswegen nicht macht. Also, ihr kennt uns nicht anders. Wir sind ein Naturwissenschaftspodcast. Ihr kennt es von uns nicht anders, dass wir die naturwissenschaftlichen Fragen der Welt Stück für Stück sezieren. Und da ist natürlich die Frage, wie funktioniert eigentlich der Treibhauseffekt und warum wird die Erde immer wärmer? Jetzt präsentiert von Florentin Will anschaulich. Also, ne, Kondensation. Dinge verdampfen, steigen in gasförmiger Form wieder auf und kondensieren irgendwo. Das Problem ist, die Ozonschicht ist so dick, dass alles daran konserviert und eine Eisschicht sich bildet, wodurch die ganze Wärme in der Erde gehalten wird. Wozu? Wodurch eine große Eiskuppel um die ganze Erde entsteht. Mhm. So, frieren auch manchmal Satelliten und so ein. Das ist ein riesiges Problem. Und dann tropft das Wasser wieder runter, es regnet ganz viel. Ja. Und dadurch, dass es so viel regnet, werden die Ozeane immer höher, steigen immer höher. Ja. Und dann überschwemmen die Holland. Ganz kurz mal Stories aus meinem WG-Leben. Es ist echt abgefahren. Ich habe, du bist ja in so einer Studenten-WG, da siehst du ja oft auch, ne, man ist ja oft so in seinem eigenen Leben verstrickt. Ne? So, was sind meine eigenen Träume, was sind meine Ziele, wo will ich hin, wo komme ich her? Man übersieht dabei aber auch, dass natürlich andere Menschen genauso ihren Lebensweg gehen. Und so geschehen zum Beispiel bei einem Nachbarn von mir in der WG, wo ich erst mitbekommen habe, okay, da spielt jemand Querflöte. Ja? Tonleitern. Stundenlang. Konstant. Also nicht mal der Hauch eines Liedes, einer Melodie. Ja, das moderne überhaupt Musik. Nicht. Es ist wirklich konstant. Irgendwann später, Wochen später, gesellte sich ein Bassspieler dazu. Ja, immer so dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Wochenlang. Mittlerweile ist seine ganze Band bei mir. Aber nicht so schlecht, dass der Querflöter-Typ sagt, okay, ich kann nur Tonleitern gerade, aber lade ich schon mal andere Musiker genau, ein, um dieses Erlebnis, mit denen ich das Erlebnis teilen kann. Ja, nee, aber es ist wirklich so, mittlerweile ist noch ein Trompeter war auch mal da und ein Sänger haben sie. Und jetzt haben sie 2 Sänger mittlerweile. Mittlerweile ist eine ganze Band da oben und es ist wirklich so. Was machen die Sänger denn? Ja, aber du. Mittlerweile spielen sie auch wirklich Musik, aber du kennst ja so diese Montagen in so Filmen, ne, wo sie mit dem, ich will Musiker werden. Und dann sieht man, er kauft sich das Instrument, er fängt an zu trainieren, dann schafft das nicht so richtig. Sein erster Auftritt, er wird Dritter, dann trainiert er weiter bis in die Nacht. Irgendwie, man sieht so die Nacht, die Sonne hoch und runter. Hoch und runter geht. Er wedelt wie wild mit den Armen, keine Ahnung. Trainiert und trainiert und irgendwann schafft das. Aber während der gesamten Montage, der Typ hat auch Nachbarn. Ne? Und was man in den Filmen nicht mitbekommt, ist, wie geht's dem Nachbarn mit dieser ganzen Das dachte ich mir bei Whiplash. Ja. Weil er spielt ja in New York oder so und dann, da hat man ja enge Wohnungen und auch kleine Wohnungen. Nee, aber der spielt ja nur in seiner Schule. Nee, aber er hat auch so eine Privatwohnung, wo er auch sitzt und am Schlagzeug stand. Nee. Ich meine aber. Der doch. Ist irgendwann in seiner Wohnung und nimmt mit seinem Vater. Nimmt dann sein Bett irgendwann mit in die Schule. Ja, das kann sein. Und schläft dann in der Schule, um da mehr zu trainieren zu können. Aber auch bei diesen ganzen Montagen, du denkst nicht an den Typen nebenan. Und der war ich, der am Anfang nur mitbekommen hat und irgendwann mehr Leute und irgendwann ist es wirklich so, dass eine ganze Big Band in meinem Haus spielt, ein Orchester und irgendwie da und die wandern die Treppe hoch und runter und das ist alles so, what the fuck, Marching Leute. Band. So, das ist wie so eine Abhängigkeit. So, es wird langsam immer mehr und irgendwann denkst du dir, oh, ich komme nicht mehr raus. Jo. Ja, das ist aber auch bei mir so gewesen. Da war so ein Klavierspieler, der immer ein Lied geübt, die ganze Zeit. Das fing auch mit Tonleitern an. Und das ist wirklich sehr frustrierend. Und man will auch manchmal so Collagen in Filmen sehen. Und danach will man so ein Flashback auf die ganzen Leute, die Collage wahnsinnig gemacht hat. Ja. Wie viele Leute eigentlich an dieser Collage gestorben sind oder zumindest das Gehör verloren haben. Ja. Das will man eigentlich mal ganz gerne sehen. Bei mir ist es bei den Nachbarn auch strange. Ich habe diese Woche in meiner Heimat meinen Schlüssel vergessen, alle Schlüssel. Und habe aber Ersatzschlüssel im Keller. Aber nicht von meiner Haustür, sondern nur von der Wohnungstür habe ich einen Schlüssel. Das heißt, ich muss immer klingeln bei irgendwem, der mich dann reinlässt unten, um dann quasi in meine Wohnung zu können, weil ich nur meinen Wohnungsschlüssel habe. Mhm. Und dann hat niemand aufgemacht. Dann habe ich irgendwo bei jemandem, der ganz oben wohnt, geklingelt. Der hat mir dann aufgemacht. Und dann dachte ich mir, ja, soll ich jetzt ganz hoch gehen, sagen, danke fürs Aufmachen, dann wieder ganz runter gehen in meine Wohnung rein oder gehe ich einfach in meine Wohnung rein? Ich, faul wie ich bin, gehe natürlich sofort in meine Wohnung und höre dann nur von unten, wie jemand wahnsinnig unterschreibt, hallo, wer ist da? Der komplett wahnsinnig wurde, weil er dachte, da ist irgendein Einbrecher, weil er die Tür quasi gehört, wie die aufgegangen ist und dann hat nichts gerührt so. Und dann habe ich dann vielleicht so einen, weiß nicht, einen Polizeiruf ausgelöst. Ja. Schon möglich, gut möglich. Man weiß nicht, was man dann reagieren soll, aber ich bin nicht hochgegangen. Nicht schlecht. Ja, nicht so schlecht, aber auch nicht so lustig. So mittendrin. Aber du lernst kein Instrument mehr, ne? Ich habe nicht mal eine Klavierphase gehabt. Ich habe mir jetzt überlegt, mir ein Klavier zu kaufen tatsächlich, aber es ist immer so ein Hin und Her. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich denke mir immer so, ich will es jetzt haben, aber sobald ich es habe, will ich es nicht mehr und dann steht es nur rum. Und ich bin auch ein Purist tatsächlich. Also es klingt komisch, aber es war auch zum Beispiel so, ich wollte immer einen Bogen haben als Kind. Pfeil und Bogen und habe mir mal Bögen gebaut aus Holz, habe ich dann gehobelt und eine Eibe. Gehübelt. Eines der besten Bogenhölzer ist Eibe und es gab in der ganzen Stadt nur eine Eibe und da bin ich dann irgendwann mal in der Nacht eingebrochen und habe diese Eibe abgesäbelt. Das ist auch ein geiler Geschichtenplot eigentlich. Nur eine Eibe, aber die steht unter Naturschutz und ist mitten auf so einem heiligen Platz und jede Nacht läufst du da vorbei und dann irgendwann siehst du die Strumpfmaske über. Ja, vor allem Eiben sind so total verkrüppelt gewachsen, so. Die sind überhaupt nicht gerade. Und trotzdem eignet sich deren Holz am besten für Bögen. Das heißt, du brauchst eine Eibe, aber auch eine, die möglichst gerade ist. Oh, und dann musst du die halt so zuhobeln und das ist alles mega aufwendig. Und das ist aber ein guter Bogen draus geworden, der leider dann irgendwann kaputt gegangen ist. Und irgendwann habe ich mir dann einen Bogen gekauft. Weil sich rausgestellt hat, dass Eibe doch nicht so geil ist als Holz. Ja, und irgendwann habe ich mir dann einen Bogen zu Weihnachten gekriegt. Dann durfte ich mir einen Bogen aussuchen. Und dann habe ich da in diesem Bogenladen verschiedene Bögen ausprobiert. Und dann habe ich den gekauft. Und nachdem ich ihn gekauft habe, ist mir aufgefallen, weil der war so mit Leder umwickelt, dass der gar nicht aus Holz war, sondern aus Beefy. Nee, sondern aus Fiberglas. Das sind die neuen Gags. Ja. Daran könnt ihr euch gewöhnen. Erinnert ihr an die alten Folgen vielleicht nochmal? Ein bisschen demütig. Rollt nochmal mit den Augen nach oben und denkt an die schönen Folgen, die wir damals hatten. Das ist jetzt vorbei. Wir machen jetzt solche Gags. Wir machen auch keine Gags mehr. Wir erzählen einfach nur Geschichten von früher. Ja. Und der war nicht aus Holz, sondern aus Fiberglas. Und irgendwie habe ich ihn dann weniger gemocht. Weil das war nicht dann so echt irgendwie. Das war nicht so ein echter Bogen, wie ein Legolas benutzen würde. Und ich hätte auch einen Fiberglasbogen. Und sowas ist beim Klavier auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, wenn es nur so ein Elektropiano ist, ist es nicht so das Echte. So, dann will ich nicht. Und dann, ich brauche mal ein Elektropiano, weil das andere wäre zu laut. Ja. Aber, ja. Wir sind halt, man will halt immer das, was man gerade nicht hat. Und man will, was man hat, nicht mehr unbedingt haben. Das ist doch normal. Gibt es da irgendwie ein Fachwort für eigentlich? Nee. Dummheit? Ja, ich glaube schon. Ja, irgendwie sowas. Es ist wirklich, dieses Ding, das verstehe ich nicht, wie es funktioniert. Wir haben hier so ein föhnartiges Gerät, was die Luft warm macht. Was ist da genau drin, dass es warm wird sofort? Weil die zieht ja nur Luft an von hinten. Habe ich auch nicht verstanden. Verstehst du, wie ein Toaster funktioniert? Ja, da sind diese Drähte drin, die total warm werden. Ja, Moment mal. Die Idee von der Glühbirne ist doch, dass in der Birne, dass da irgendwie so Vakuum drin ist oder irgend so ein besonderes Gas, dass der Draht nicht verglüht. Der Wolframdraht. Dass der nicht verglüht. Ja. So, aber warum verglüht denn der Draht im Toaster? Ich glaube, das ist einfach eine andere Art von Metall. Draht. Aber warum nimmt man nicht den Toasterdraht für Glühbirnen? Du kannst ja auch einen Toaster an die Wand hängen. Ich glaube, weil das billiger ist auf Dauer oder weil er heller ist oder keine Ahnung. Der Toasterdraht ist ja auch kein, das glüht ja auch nicht so, dass du denkst, wow, der scheint ja nicht, das wie ein heiliges Toast, was da plötzlich. Es scheint ja nicht von unten so ein Lichtstrahl. Das ist einfach nur halt ein grelles Scheiß-Orange. Schade eigentlich. Wäre eigentlich ganz gut, wenn so ein Toaster noch so ein Toaster, der leuchtet, wenn er fertig ist. Ich finde ja, ich finde es total clever, nach. Als ich irgendwann mal gesehen habe, dass Fußballvereine, die haben Merchandise durchgespielt. Und die haben auch Toaster, bringen die raus, die das Vereinswappen reinbrennen. Aber jedes Toast ist dann per Definition verbrannt. Ja, weil oder die müssen halt nicht gleichmäßig getoastet. Oder nicht. Es ist einfach ein schlechter Toaster, der denn das Gimmick hat des Vereinswappens. Was auch echt ein bisschen bescheuert ist. Aber sind dann die Toaster total begehrt, die ein großes Wappen haben? Damit ja, der Toast möglichst gut durch ist? Und irgendwie so ein Verein wie, keine Ahnung, Werner Dortmund oder sowas, wo dann diese nur ein ganz kleines Logo haben. Ich glaube, das Vereinslogo ist sich, also dass sie sich nicht in der Größe unterscheiden, sondern mehr durch die Form. Aber ja, aber das ist eine spannende Frage. Naja, zum Beispiel, es gibt ja auch Länder mit kleinen Flaggen und Länder mit großen Flaggen. Ja. Ja. Hey, wenn du sagst, es mein Land hat eine 200 mal 400 Meter Flagge und dann müssen die anderen sagen, ja, okay. Und Wikipedia denkt, shit. Fuck, ey, dafür sind unsere Server nicht ausgelegt. Ja. Aber ist ja wirklich so, also ist ja, Deutschland hat ja auch nicht, also man sagt ja schwarz-rot-gold, aber laut Flaggencode ist es ja schwarz-rot-gelb, weil Gold nicht erlaubt ist. Aber wer hat diese Regeln aufgestellt? Wer hat gesagt, Gold ist nicht erlaubt? Ja, so ein verdammter Goldhasser. Jemand, der Gold hasst. Aber ich meine, das kriegst du doch nicht durch. Du kannst ja nicht sagen, hey, pass mal auf, ich reguliere jetzt die Flaggen. Und alle so, okay. Warum sollten die Leute auf dich hören? Du kannst als Flagge nehmen, was du willst. Ja, vor allem dann, und warum ist schwarz erlaubt? Und weiß? Weiß ist keine Farbe. Warum sagen Leute weiß oder was schwarz? Weiß ist nicht keine Farbe. Ach, weiß ich auch. Das ist genauso ein Scheiß wie Daumen ist kein Finger oder so. Oder irgend so ein Crap. Oder Augenbrauen sind keine Haare. Ja, oder ihr kennt die ganzen Sachen. Das Erdbeeren sind keine Beeren, sondern Nüsse. Sondern oh, das ist das Letzte. Ja, wen interessiert's? Ja, vor allem stimmt auch einfach nicht. Ja, es ist einfach falsch. Die Wissenschaft hat sich nach meiner Meinung zu. Übrigens, es gibt ein großes Update zu den Triceratöpsen. Die hatten jetzt wohl nicht nur Federn und die Stacheln waren noch biegsam und so ein Scheiß. Die waren aus Plüsch. Nein, es gibt jetzt noch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis. Die hatten so aufpustbare Backen. Oh nein. Die hatten so eklige Blasen. Blasenbacken. Ach was. Ja, und mega wieder. Sie sind wie Kängurus durch die Gegend gesprungen und jedes Mal Boing gemacht, wenn sie gesprungen sind. Genau. Hui, haben sie gesagt. Kann nicht wahr sein. Ja, aber ohne Scheiße denken wir auch Wissenschaft. Hört einfach auf. Guckt in die Zukunft. Hört auf, in die Vergangenheit zu gucken. Ja, weiß ich nicht. Fragwürdige Message. Aber bei mir geht es manchmal so, wenn ich Bücher lese, gibt es manchmal so verschiedene Formulierungen, die ich nicht ganz. Die ich halt schon verstehe, aber in meinem Kopf anders wahrnehme, als sie eigentlich zu verstehen sind. Zum Beispiel dicke Backen machen. Mhm. Da stelle ich mir immer vor, wie jemand die Backen so aufpustet. Mhm. So, ja. Das meint man ja aber nicht damit, oder? Doch, glaub schon. Dicke Backen machen. Ja. Ja. Oder die Lippenspitzen. Ja. Das sind so ganz, ich habe da immer so eine ganz übertriebene Karikaturen ja, in meinem Kopf. Das ist ja so eine Sprache, die nur in Büchern existiert. Ja, eben. Weil man ja, die ist allein aus der Not heraus entstanden, Dinge zu beschreiben, die man normalerweise nicht beschreiben muss. Ich habe letztens ein Drehbuch geschrieben, ein Text für einen lustigen Sketch, den wir gedreht haben. Und da sollte diese Geste, so dass man sich so nach getaner Arbeit so die Hände sauber macht, so dieses so. Ja. Aber das ist schwer zu beschreiben. Ja. Also ich eben auch Diskussionen, wenn dieses mit dem Daumen verächtlich zur Seite gucken und die Augen so verdrehen. Wie soll man das im Drehbuch schreiben, dass es cool klingt? Aber du würdest schreiben so, this guy, mach die this guy-Geste. Oder mach die Handwisch-Arbeit-geschafft-Geste oder sowas. Aber es hat keine wirklichen Beschreibung der Geste oder sowas. Ja, und Lippenspitzen, also immer wenn das irgendein Autor schreibt, dann lese ich da irgendwie so ein fucking Stephen King-Buch und es soll gruselig sein. Und dann steht da, Jack hat die Lippen gespitzt. Da denke ich mir immer, da muss ich halt immer automatisch ein bisschen laut losprusten. Ja. Weil ich mir denke, der guckt aber bestimmt gerade lustig. Weil ich stelle mir das mal so übertriebener noch vor. Also spitze Lippen oder mach. Dicke Backen. Ja, das stimmt schon, so, weil man als, sich ja immer fragt, warum betont der Autor das gerade? So, er könnte ja auch die Fußstellung betonen oder wie er dir gerade die Arme hält oder so. Warum betont er das gerade? Ja, es gibt ja immer Millionen Dinge, die er nicht betont. Ja, genau. Ist auch mega interessant, wann ein Autor entscheidet, die Surroundings nicht mehr zu beschreiben, nicht mehr zu sagen, die Landschaft zu beschreiben oder so und sich den Figuren widmet oder den Handlungen, sondern theoretisch kannst du diesen Raum ja auch über 800 Seiten beschreiben, in dem wir gerade sind. Ja, wie würdest du ihn beschreiben? Ich würde ihn als kleine Abstellkammer am Rande eines Gebäudes beschreiben, der zu kalt ist, um darin zu arbeiten, aber groß genug und warm genug, um darin einen Podcast aufzunehmen. Ja. Am Rand steht ein Schrank, vollgepackt bis oben hin mit Requisiten, die für Drehs gebraucht wurden und die jetzt niemand mehr ansieht. Traurig stehen sie nebeneinander und warten, bis sie für einen nächsten Dreh benötigt werden könnten. So, Requisiten haben ein trauriges Leben eigentlich, ne? Da wird immer wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt für einen Moment und dann ist alles wieder mega, weg. Das ist so ein Brautkleid. So, das ist so mega wichtig, mega schön, teuer und dann egal. Brauchst du es nie wieder. Außer du scheidest. Scheidet man sich eigentlich auch im Brautkleid? Oder? Keine Gibt's schlechte denn Frage. Eine Scheidungszeremonie, dass man sagt so, na, ich meine, es ist ja eigentlich, also kirchlich gibt es das ja nicht, Scheidung, aber dass du dann einfach, oder das ist wie so ein Vertrag unterschreiben, so dann. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Oder trifft man sich dann nochmal mit den Eltern und sagt so, ach ja, jetzt noch ein kaltes Buffet. Irgendwie ich stell mir auch die Mutter immer vor, stochert so ein bisschen verlegen im Kuchen rum oder sowas. Kann doch auch wird man danach sein. Beglückwünscht? Weil es ja eigentlich was Positives. Ja. So. Oder ist, ich habe mir immer vorgestellt, dass es so ein Mann mit einer Brille, die so tief sitzt, der einen so verachtungsvoll anguckt und dann einfach den Vertrag, den man unterschrieben hat, beim Standesamt einfach durchreißt. Genau, und dann geben sie mir die Ringe und dann holt er so einen großen Hammer raus und fleckt auf die Ringe. Ja, oder so diesen Amboss, wo er das drauf schmilzt, so, wo das in so einen großen Ofen steckt. Da wird dann so ein Schwert draus geschmiert. Nee, ich stelle mir vor, dass er sich anguckt, über die Brille weg anguckt, das durchreißt 18 Mal und dann so die Riesel auf dich abrieseln lässt. Und dann kommt noch ein Fotograf, ein Scheidungsfotograf raus, und dann ist raus, vorbei. Ja. Raus. Raus. Raus. Was ist der beste Job der Welt? Bin Dompteur. Imker. Nee, Imker ist, glaube ich. Imker ist der mit oben. Imker ist definitiv der beste Job. Wir drehen ja so manchmal auf Locations und das sind ja manchmal fremde Wohnungen einfach von Menschen, die nicht wir sind. Und dann hat man immer so einen kleinen Einblick. Danke, dass das Wort fremd beschrieben hat. Ein kleiner Einblick in anderen Alltag. Und was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass die meisten fremden Wohnungen exakt gleich aussehen. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber es gibt von True Fruits diese Smoothies. Und da gibt es auch diese großen Flaschen, so ich glaube 1 Liter oder so. Ja. Und wirklich in jeder zweiten Wohnung werden diese Smoothie True Fruits Flaschen verwendet, um irgendwie so Müsli. So Müsli und so Sesam und sowas zu verwenden. Aber genau die. Das ist so ganz merkwürdig. Weil die schön sind. Aber warum gerade die? So, es weil gibt die doch sind Millionen die einzig schönen, weiß ich nicht. Tausende genau, Sachen. Ja. Aber immer die. Und dann dachte ich mir, haben die mal damit geworben, dass man das machen kann? Oder konnte man mal so Samen darin kaufen? Oder Mohn oder so ein Kram? Oder sowas. Der neue Song von Christopher. Ganz merkwürdig. Und da hing zum Beispiel auch ein Kalender in dieser Wohnung. Und ich meine, Kalender ist ja, ich glaube, nichts drückt deinen Charakter so sehr aus wie Kalender. Ne? Hast du den Hot Girls, den Hot Boys, die Rennwagen, irgendwie den Car. Wer hat heutzutage noch fucking Kalender? Das macht keinen Sinn. Ja, vor allem, also als Kind hatte ich manchmal Kalender oder meine Eltern hatten Kalender und ich habe mir den Kalender angeguckt und habe mir natürlich alle Seiten angeguckt und dann gesagt, nee, aber was kenne ich ja schon. So. Aber ganz kurz, was mein Leben gut beschreibt, ist, ich habe neulich so eine Schublade gefunden, wo alte Notizhefte oder so Jahresplaner drin waren. Und ich finde, das beschreibt mein Leben sehr gut, dass die ersten 3 Januartage beschrieben waren, vielleicht noch einer im Februar, wo ein Termin schon länger feststand und danach leer. Ja. Einfach nichts weiter. Ja. So, das ist genau mein Leben. Ich fange sehr viele Dinge an, aber die wenigsten halte ich durch. Ja. Also Tagebücher, auch so Tagebuch. Oh ja, habe ich auch immer mal angefangen. Immer weniger und dann irgendwann gar nicht mehr. Und dann, man merkt, die Schrift hat sich massiv verändert. Verschlechtert. So von 2001, nächster Eintrag 2014. Ja. Irgendwie so mit einer ganz schludrigen Schrift. Irgendwie so, ja, ich habe jetzt die. So irgendwie so ganz verächtlich so, geschrieben. Ein Tagebuch, ey. Ja. Hast du ein Tagebuch geschrieben, richtig? Ja. Richtig lange auch? Ja, ich überlege mir immer, wie lange es noch dauert, bis ich aus dem so vorlesen kann. So wie jetzt das Traumtagebuch oder so. Weil da stehen schon noch kritische Sachen drin teilweise. Ich glaube auch. Aber teilweise auch, als ich eingeschult wurde ins Gymnasium, weiß ich noch, wo ich geschrieben habe, so, wo ich einfach beschrieben habe, was ich mir an dem Tag gemacht habe. So habe ich gesagt, so ja, da gab es von unserem Hausaufgabenheft, dieses HEFFT, weiß nicht, ob man das kennt. Nein. Aber es gab ein Heft und da gab es so eine so ein Gewinnspiel. Da musste man dann seine Adresse hinschreiben, dann hat man so Sticker bekommen von, mit diesem Heftlogo und dann musste man die Sticker irgendwo hinkleben und dann ein Foto davon machen und das da hinschicken und dann konnte man was gewinnen. Und dann habe ich so ganz schnippisch hingeschrieben, ja, ich habe da bei dem Gewinnspiel mitgemacht, aber eigentlich will ich gar nicht bei dem Gewinnspiel mitmachen, ich will nur die Sticker haben. Und dann so ein Zwinker-Smiley dahinter. Und ich war dann so, wow! Rebel in the house! Badass! So, das vertraue ich nur beim Tagebuch an. So, ich will gar nicht bei dem Gewinnspiel. Das ist der Level auch, an krimineller Energie, den ich aufgewendet habe in meiner Pubertät. War, ich will diese Sticker haben, yes! Und ich will eigentlich gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen. So, das war wirklich der maximale Level. Aber ganz kurz, um den Kalender zurückzukommen. Der Kalender sagt ja viel über einen Menschen aus. Da hast du den Star Wars Kalender, den Lego Star Wars Kalender, den Indiana Jones Lego Star Wars Kalender, den Adventskalender, den Playmobil Kalender oder der Kalender, die Person hatte, die diese Wohnung gehört hat, die hatte den Bienen Honig und Wachsprodukte Vermarktungskalender. Honig kein und Wachsprodukte. Kein Bienenkalender, kein Honigkalender, sondern ein Kalender zum Honigvertrieb. Ja, also nicht kein Bienenliebhaber, sondern jemand, dessen große Leidenschaft der Bienenproduktevertrieb ist. Und er war dann wirklich irgendwie im Oktober, glaube ich, haben wir da gedreht. Und da war dann gerade das Bild, war so ein Typ, der an so einem Messestand stand, mit so ganz vielen Wachs, also Kerzen und so Honig in der Hand. Und dann hat er geschrieben, der Oktober ist erst perfekt, der perfekte Monat, um Kerzen und Honig zu vertreiben und sich auf das Ambrosius-Fest zu freuen. Und dann stand da Ambrosius-Fest, was anscheinend der Heiliger des Honigs ist. Wo er so dieser gesamte aber auch Kalender geil, dass dieser Vertriebkalender auch nicht mit der echten Welt kompatibel ist, weil das Ambrosius-Fest interessiert einen Scheiß in der echten Welt. Und dann so Weihnachten immer, ganz klein und drauf geschrieben. Und dann habe ich mal wirklich so ein bisschen durchgeblättert und da standen wirklich so wichtige Tage drin, wie Vorstandsversammlung des Honigvereins Mecklenburg-Vorpommern stand da drin. So, weißt du, wo dann wirklich auch so politische Themen, wo man sich darauf vorbereitet. Also ganz merkwürdig. Also wirklich so eine extrem, was ich finde kleinste Zielgruppe. Ich finde lustig, wenn so ein Kalender, den man aber verpackt vorher, das heißt, man sieht nur das erste Bild, um ein Gefühl dafür zu bekommen, so Januar, da ist eine glückliche Familie drauf, dann kauft man sich das oder so und dann hängt man sich das auf und dann Februar und dann ist die Familie schon nicht mehr so ganz so glücklich, dann drittes Tag, ein Kind fehlt vielleicht oder so und dann schon April und man merkt, die Frau hat ein blaues Auge, irgendwas ist da los, gerade ist irgendwas im Butsch und dann ist man im Mai und dann denkt sich, ach Gott, und dann im Dezember weiß man nicht, ob da noch eine Familie ist. Ja, so vier eine ganz andere Familie, ein anderer Vater oder so. Ja, finde ich auch gut, aber kleiner Fehler, auf Kalendern ist ja hinten drauf, sind ja alle 12 Bilder abgedruckt. Und das finde ich die größte, das ist wie, als ob bei einem Adventskalender hinten drauf schon drinsteht, was in welchem Türchen zu finden ist. Naja, das ist bescheuert. Aber da musst du dir jetzt auch mal ehrlich gegenübertreten, Stefan Thiesel, ob du nicht, wenn du einen Kalender kaufst, darauf verzichten möchtest, alle Bilder gesehen zu haben. Ob du dir den Sexy Bunny 2012 Kalender für 1,99 € in der Tanke kaufen würdest, wenn du wüsstest, was da für heiße Picks noch abgebildet sind den Rest des Jahres. Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube, da lugt man dann noch da ganz gerne drauf. Was ist die kleinste Zielgruppe der Welt, die noch vermarktet wird oder die noch beliefert wird mit Content? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde so Vertriebszeugs, also so firmeninterne Journals finde ich auch sehr interessant. Ja, das stimmt. So, da gibt es, meine Mutter hat lange für ihre, also die Abteilung meiner Mutter hat lange für ihre Firma, ungefähr 300 Mitarbeiter, haben die so ein Journal rausgebracht. Und dann konnte man auch Karten gewinnen für Borussia Dortmund. Und dafür musste man ein Sudoku machen. Und meine Mutter hat dann das Rätsel auch in Auftrag gegeben. An Sudoku musste dann gemacht werden. Das wird ja dafür extra gemacht. Wer denkt sich das aus? Und wie macht man so, macht man das rückwärts? Schreibt man erst alle Zahlen rein. Und radiert dann einfach random Sachen. Ja, aber dann musst du ja auch sicher gehen, dass es lösbar ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da Programme gibt, die das einfach generieren. Aber ich habe ja auch mal beim Callcenter gearbeitet und die haben auch mit Zeitungen zusammengearbeitet und haben da auch so Gewinnspiele gemacht. Und da war es dann immer so, dass irgendwie um 1 Uhr nachts oder so, wo ich nur noch Telefondienst hatte, kam dann der Grafiker zu mir und hatte dann so zwei Bilder. Warum nur noch Telefondienst bei einem Callcenter? Nee, weil da noch andere Leute gearbeitet haben und so und der Chef war da und die haben so Briefe verschickt. Ich fand das Wort nur bis auf Telefondienst relativ lustig bezogen auf Hotlines. Nee, ich musste da schon noch für diese verschiedene Sachen machen. Oh, auf jeden Fall kam dann der Grafiker zu mir und hat mir so ein Bild gegeben mit zweimal demselben Bild und einmal waren halt 10 Fehler drin, ne? Dieses klassische Vergleichsbild. So, und dann hat er gesagt, hey, ich bin mir nicht sicher, ob das zu schwierig ist. Schau mal, ob du alle 10 Fehler findest. Und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so angespannt und voller Ehrgeiz wie in dem Moment. Ja. Weil er schon meinte so, ja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu schwierig ist. Schau mal, ob du es lösen kannst. Und ich war wirklich am Limit meiner Kapazitäten. Und ich hatte davor zwei Stunden lang nur, ich hatte so ein Baguette neben mir liegen, ein Stück Butter und eine Salamischeiben. Und ich habe immer ein Stück Brot, Butter drauf, und Salami. Am Ende war nur das Stück Butter weg. Ja, und am Ende Brot, Butter, Salami, Mund. Brot, Butter, Salami, Mund. Das 2 Stunden lang, konstant ohne Pause. Du liegst da einfach. Das war so ein Riesenbaguette, was mit so einer Feder immer näher zu dir geschoben wurde. Weil so durch den Raum ging, so 10 Meter lang, immer kleiner wurde zu dir. Und das machst du 2 Stunden lang. Du liegst da einfach nur noch halb auf dem Boden. Deine Arterien haben schon lange aufgegeben vor einer halben Stunde. Und dann kommt der Typ rein und du kurz vor der Erblindung musst dann die Bilder finden. Ich glaube, ich habe wirklich 10 Minuten gebraucht, habe 2 Fehler gefunden. Und meinte dann, mir passt. Alles klar, das ist genau der Level, den ich erwarte. Und also, niemand hat den Gutschein gewonnen für die Therme in der Nähe. Ja. Ich habe ich hab mal im Labor gearbeitet in meiner Schulzeit, so nebenbei als Nebenjob. Und da stand meine Aufgabe darin, dass ich gucken muss, ob die Verpackung Auswirkungen hat auf das Produkt. Da musste ich zum Beispiel Sonnencremes testen mit so einer blauen Verpackung und musste dann gucken, ob die blau wird zum Beispiel. Und dann stehen halt dann so ganz viele, mit so einem großen Kühlraum, wo die dann so stehen und dann kriegst du so einen Zettel und musst dir dann halt einen nehmen, den du zugeteilt bekommst, der steht dann schon ein Jahr da drin und kriegst du so einen großen Bottich und dann pumpst du die ganze Zeit das Sonnencreme daraus und machst das in den Bottich 20 Mal und musst dann das Produkt beschreiben. Und dann hast du so einen Fragebogen, ist das Produkt die richtige Konsistenz, hat das eine Farbe verändert und so weiter. Und dann musst du die ganze Zeit, aber das ist ja Sonnencreme, also wird deine Hand unfassbar fettig ganz schnell. Ja. Du hast aber doch diesen Zettel in der Hand und es wird alles wahnsinnig verwischend die ganze Zeit. Aber du hast so einen coolen Laborkittel an, was eigentlich geil ist. Das ist dabei so, du denkst so, ich bin schon Wissenschaftler, oder ich würde mich ja, man denkt so, Leute, die am Parkplatz sehen, denken so, wow, der heilt gerade AIDS oder so. Aber eigentlich guckt er nur, ob die Sonnencreme blau wird. Aber er pumpt da die ganze Zeit drin. Das war eigentlich ein cooler Job. Und seitdem haben deine Hände nie wieder Sonnenbrand bekommen. So nie wie so, wieder. Wie so Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist. Deine Hände einfach nie wieder. Einfach dauergeschützt, konstant. Ja, wie so Achilles. So eine Stelle ist massiv gefährdet. Die ist massiv weiß und ganz schnell ganz rot, aber so ganz eng gefasst und so ganz enge Kante. Ja. Ich habe also in den 2 Malen, als ich gesonnenbadet hatte ich immer Angst, dass es total bescheuert danach aussieht, weil immer nur ein Teil des Körpers gebräunt wird. Das heißt, du kannst deinen Körper ja gar nicht so positionieren, dass letztlich alle Teile gebräunt werden. Aber du warst doch auch so sehr dick. Also du warst eine fette Boje. Und deswegen frage ich mich, dann hängt ja auch Fett manchmal über etwas. Ja. Über andere über Haut. Fett, ja. So. Überhang. Und dieser Überhang verhindert ja, dass darunter was braun genau, wird. Genau, deswegen musst du die Falten auch falten. Das heißt, du musst dann auch mal wirklich wenden. Aber du musst auch manchmal wirklich wenden und dich auch mal Kopf überhängen so ein bisschen, also dich umgedreht auf eine Liege setzen, genau. Damit das Fett in die andere Richtung rumschwabbelt. Nee, also das ist klassisch, also du stellst so eine Uhr, so eine Eieruhr, 30 Minuten, nach 30 Minuten musst du einmal deinen Bauch komplett von Florentin, unten nach wenden! Einmal wälzen und dann von unten nach oben wälzen. Du legst dir dann dein Fett so über den Bauch rüber. Ja klar, rüber, so und dann hast du so Wäscheklammern und dann machst du dich so an deinen Schultern fest zum Beispiel. Ja. Und da findest du eine Menge in diesen Falten. Also da kannst also du auch so viel, Kleingeld und sowas? Klar, Kleingeld, Fussel, Pokémon-Karten, alte Yu-Gi-Oh!-Karten, findest du eine Menge. Letztens wurde eine Yu-Gi-Oh!-Karte für 11.000 Euro verkauft. Mhm. Es gibt ja in Köln so einen Yu-Gi-Oh!-Laden, wo jeden Donnerstag spielen die Yu-Gi-Oh!. Also richtig professionell und so. Ja. Ich finde das, würde das so gerne mal erleben. Weil ich will das Klientel, finde ich so. Aber haben die dann auch so diese Armdinger, so diese kleinen Tische an den Armen? Ja, wahrscheinlich stehen die auch in so einer großen Arena und da kämpfen riesige Hologrammmonster gegeneinander. Naja, aber die aus Plastik gibt's doch. Da gab's ja immer, bei euch nicht den Deppen, klar, der mit so einem scheiß Teil am Arm, der einfach wirklich schon bevor die Schule betreten hat, man weiß aber auch nie, ist es gerade cool, das zu haben oder nicht? Nein. Und dann läufst du in der Schule mit diesem Ding und dann siehst du, niemand hat es, niemand anderes ist auf diesen Trend reingefallen und dann machst du niedergeschlagen, machst du es wieder in deinen Tornister rein und dann gehst du wieder in die Schule. Tornister. Tonne, haben wir immer gesagt. Tonny. Tonny. Ja. Hat er nicht wirklich gesagt. Ja, manchmal doch. Ich habe im Urlaub diesen Jahres, weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe, aber da habe ich massiv Sonnenbrand gehabt. Mhm. Habe ich schon erzählt, glaube ich. Schon erzählt, also es war unfassbar. Also unglaublich. Und dann hat sich auch wirklich so eine, Ja, wie, so eine Kante gebildet, so eine ganz scharfe Kante aus massiv braun danach und massiv weiß. Mhm. Das war so, das ist erstaunlich. Sieht dann aus wie so ein Sandwich-Eis, so mit rot, weiß, braun. Mega, ich sah aus wie Deutschland-Flagge. Ja. Nee, hat nicht so gut gepasst. Ich sah aus wie... Ja, wie heißen diese Sandwich? Die haben doch immer so einen Fürst. Hm? Fürst irgendwas, aber welcher Fürst der Welt hat Fürst, denn dieses scheiß Sandwich erfunden? Fürst Pückler. Fürst First. Pückler First. Ich dachte immer First, der Erste. Hey, Moment, aber hat denn ein Fürst aus dem 14. Jahrhundert gesagt so, boah, sobald es mal Eis gibt, weißt du, was geil wäre? Vanille, Schokolade und Erdbeer inzwischen zwei Waffeln. Also, aber er war vor seiner Zeit, eigentlich, weil er gedacht hat, wir wissen nicht mehr, was Eis ist, du fucking Idiot. Ja. Wir wissen nicht mehr, was Naturgesetz ja, ist. Ja, ist mir schon klar, dass ihr nicht wisst, was Eis ist. Aber wenn es das gibt, dann macht doch mal bitte Vanille, Erdbeer und Schokolade in eine Waffel. Dann macht bitte erstmal Farbstoff rein und Geschmacksstoff in Eis. Ja. Das in verschiedene Anordnungen und das zwischen zwei Waffeln. Ja. Was sind Waffeln? Keine Ahnung. Und jetzt... Ach. Er hängt noch ein paar Juden da, scheiße drauf. Er hängt noch ein paar fucking Juden. Ja. Welche Erfindung war am meisten vor seiner Zeit? Haben Nazis nicht so UFOs gebaut? Wie viel ist an dieser Mond-Nazi-Nummer eigentlich dran? Dass die Nazis den Mond gebaut haben? Ja, dass die Nazis den Mond... Todesstern. Ja, genau, dass die Nazis den Mond errichtet haben und jetzt drauf wohnen. Wie viel ist da dran? Hat man auf dem Mond, also blöde Frage jetzt, aber hat man auf dem Mond mal auch mal gegraben? Also mal einfach eine schöne Schaufel, einen schönen Spaten in die Hand genommen und einfach mal ein bisschen Schweiß auf die Stirn getrieben und einfach mal gesagt, wir graben jetzt einfach mal hier ein Stück. Ich habe noch nie einen Astronauten mit einer Schaufel gesehen. Ich habe noch nie einen Astronauten mit so einer Hawaii-Kette gesehen. Das sind so ganz viele Fragen, die man offen hat. Das ist ja das Erste, wenn du irgendwo ankommst, dann gräbst du ja erstmal. Nee, das Erste, was du machst, ist immer WLAN-Passwort fragen. Das stimmt. Und das frage ich mich auch. Das wäre das größte Problem. Ist die ISS, gibt es da WLAN drauf? Ja, bestimmt, ne? Ja, glaub schon. Ja. Guter Empfang? Edge? Oh, RIM vielleicht eher. Oh, ja. Weiß ich nicht genau. Nicht ganz verstanden, aber schön so eine Sci-Fi-Referenz. Nee, ich weiß nicht, der Mond ist mir auch ein bisschen suspekt. Aber habe ich mir auch mal gefragt, angenommen eine andere Welt im Universum, die vielleicht ähnlich zum ähnlichen Zeitpunkt intelligentes Leben entwickelt haben wie die Erde, die aber keinen Mond haben. Glaubst du, dass die ähnlich schnell ein Interesse für das Universum entwickeln und ähnlich schnell auch checken, dass die Erde, deren Erde nicht das Zentrum der Welt ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mond lehrt einem relativ schnell. Dinge drehen sich. Also der Mond ist sehr einfach, weil es ist ein ultranahes Ding, was dir sofort lehrt, was los ist. Ja. Und auch, ich glaube, es ist massiv wichtig. Ich glaube schon, vor allem, ich glaube, so ein Zwischenziel ist ja wichtig, ne? Weil so Raumfahrt ist ja nicht nur jetzt Mensch, der Entdeckergeist, sondern es sind ja auch finanzielle Interessen dahinter. Und zu sagen, irgendjemand muss sich da genug dafür interessieren, um da Geld dafür auszugeben. Und wenn du jetzt erstmal sagst, okay, wir müssen jetzt erstmal zum Mars, ja, vergesst es einfach, Leute, das klappt nie. Wir stecken da erstmal kein Geld rein. Ist, glaube ich, was anderes, als wenn du sagst, Mond ist durchaus machbar, schaffen wir erstmal. Ich glaube, das ist schon was. Ich glaube, es kann durchaus sein, wenn es den Mond nicht gäbe, dass es nie so weit gekommen wäre. Außer man hat auf der Erde halt schon so krasse Technologien entwickelt. Vielleicht schon. Aber das finde ich schon mega interessant. Ich glaube, es hat schon ein paar tausend Jahre einfach geholfen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, aber auch so eine Erde mit zwei Monden, denke ich mir so, wo man einfach weiß, okay, wir haben ausgerechnet, in 12 Jahren dotzen die einfach aneinander. Wir sind tot. Und was dann passiert, weiß man nicht. Das ist hart. Und dann, was macht man dann? Würde sich da wirklich die ganze Welt zusammentun und sagen, wir bauen irgendwie einen großen Wattebausch? Ich glaube, dann brechen so Zweige wie Unterhaltung weg komplett. Meinst du? Ja, ich glaube, dann brechen so nebensächliche Dinge total weg und es entwickelt sich so eine total spitze Spezialisierung. Und das ist halt so das Ding. Dann arbeiten Leute dafür. Das ist so das Ziel. So wie Krieg, dass dann die gesamte Bevölkerung nur für die Kriegsanstrengung sorgt. Ja, genau. Ja, das ist wie im Krieg zu sein. Gegen den Tod. Gegen den Mond. Mhm. Ja. Das finde ich schon cool. Ich fände es immer geil, wenn die Menschheit einen Krieg führt gegen irgendwas, das jetzt nicht so menschlich ist. Das ist jetzt nicht so eine Schuld und dann gibt es wieder Kriegsverbrechen, sondern einfach mal alle gegen den Mond. So, aber wirklich wie so ein Spiel, wie so ein Sport. Das ist ja auch so, man schießt ein Tor, so geht's ja um nichts. Einfach mal wir alle gegen den Mond. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die Menschheit gegen den Mond. Wer den Mond weiter schubsen kann, so ein bisschen wegschubsen kann. Ja, wie so Billard. Ja, das finde ich immer cool. Der Saturn hat die Farbe geändert, einfach. Alter. Ich finde das so spannend. Sorry. Sorry, wenn ich dich da kurz aus deinem humoristischen Vakuum ziehe. Ja. Aber ich finde das so interessant. In welche Farbe ist er jetzt? Der war doch orange, oder nicht? Ja. Ist er so weißlich, so silbrig, weißlich-gelblich, schwärzlich geworden. Mhm. Ganz spannend. Ganz interessant, wie so ein Tiger. So gelb-schwarz. Er hat so eine Maske, Streit. So eine Katze hat er sich schminken lassen. Aber jetzt verarschen die uns so, oder? Das kann ja nicht wahr sein. Was ist das denn für eine Seite? Der Postillon. Das würde ich aber als Aliens machen. So, wenn ich das alles kontrollieren könnte, würde ich die Menschen so langsam ranführen, sodass irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwann so Sachen stehen im Saturn. So, es gibt es ja auch schon so auf Toast. Jo. Ist dann Jesus oder so, fick dich. So, und dann so, das kann nicht kein Zufall sein irgendwie. Das wäre schon gut. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Sag mal, jetzt wieder eine Astronomie-Folge. Aber wir haben irgend so ein Wissenschaftler hat mir herausgefunden, dass angenommen, wir würden jetzt entschließen, Meteoriten zu, wie heißt denn diese, Asteroiden zu besiedeln und darauf Ressourcen abzubauen, etc. Wenn wir uns dazu entschließen würden, dann sagen ja alle, mega teuer, mega aufwendig, ist in etwa, müsste man so viel aufwenden, wie damals die Mayflower nach Amerika geschickt haben. Das Schiff, was Amerika besiedelt hat. Das ist ungefähr das Gleiche. Also wir mussten damals genauso viel aufgeben. Im Verhältnis genauso viel aufwenden für dem, was sie hatten, BIP und so weiter, bis dann, bis sie das machen konnten. Das wäre in etwa vergleichbar. Schon interessant, ist nicht so weit weg. Das erleben wir, glaube ich, auch noch. Hm. Was bauen die denn da ab auf Asteroiden? Pflaumen? Und da haben wir auf jeden Fall eine Menge Pflaumen. Ist auch nicht schlecht. Pflaumenkuchen ist lecker. Pflaumenmus ist auch gut. Muss aber nicht sein. Herein? Nope. Das passiert jetzt nicht. Erzähl mal was aus deinem Privatleben. Was ist so los im Leben des Stefan Titze? Die Leute wollen mehr wissen vom Titzler. Die Leute wollen viel hören. Die Leute wollen wieder jetzt hören, Fehlkäufe und so. Ja, ja, nö, Fehlkäufe, Magnete. Was ist los in deinem Leben? Ich bin am Wochenende in Berlin übrigens. Ach was, bin ich in Berlin. Gibt es ein Fantreffen? Weiß ich nicht genau. Erfahrt selbst am 26.11. am Brandenburger Tor, erfahrt ihr mehr. Also ich bin der mit dem großen Tietze-Schild trägt, und einen Regenschirm hochhält. Nee, ich bin einfach in Berlin ein bisschen die Hauptstadt auschecken, gucken, was so geht in Mitte. Einfach mehr so ein Touri-Typ. Bist du so ein Touri-Typ, so mit Sonnenbrille und dann und Fotoapparat? Nee, gar und dann, nicht eigentlich. Aber man will aber, ich kenn das ja auch, man will aber trotzdem mal die Orte gesehen haben, die auch Touristen sehen. Ja. Weil die wollen da schon die coolsten Orte sehen, das ist ja die Definition so ein bisschen. Wollten wir auch machen in New York, dass wir uns einfach in so einen Bus setzen und einfach mal durch die Gegend fahren, um alles gesehen zu haben. Es ist scheiße, aber es ist schon auch cool. Ja, es ist schon, vor allem ist es halt Sitzen, ist halt einfach das Beste, was es gibt. Ist das Beste, was es gibt. Du sitzt da oben, so du kannst dir so einen Corndog reinstopfen. Ja. Und dann kannst du da wirklich sitzen und der fährt an allen interessanten Orten vorbei. Das Problem ist, man macht es nicht, weil man denkt, man will nicht einer von denen sein. Ja. Man will der sein, der nach coole Geschichten erzählt. Einzige, was einem da hilft, ist Ironie. Dass es halt ironisch machst. Aber eigentlich das nur ein Vorwand ist, Alter, dass du eigentlich nicht machen willst. Ja. Ja, ist eigentlich gar nicht so dumm. Wurdest du mal so richtig verprügelt? Nee. Würde ich nicht. Wir haben mal in einer Folge angeteased, dass ich mal verprügelt wurde. Mhm. Und es hat ein Hörer gefragt, ob ich das mal erzählen kann. Und da wir uns gerade so viel zu erzählen haben, lass uns mal kurz hinten anschieben, alle Sachen, die wir uns eben im Kopf teilen. Vielleicht, ja. Und einfach mal das kurz erklären, ja, was Stefans da passiert ist. Stefans Prügelstory. Hier kommt sie, lang erwartet. Es war ein... Oh nein! Ich, Stefan. Du bist natürlich eingeladen, spannende humoristische Anmerkungen zu machen und Gegenfragen zu stellen. Ich bin bereit. Es war ein Samstagabend, ein kühler Septemberabend. Es war spät. Stefan war gerade auf einer Feier, ist nachts nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Wie alt warst du? Ungefähr 17, 18. Mhm. Fährt nach Hause mit dem Fahrrad. Also das ist er hatte es nicht so weit. Gutzeit? Nee, ein bisschen, ja, ungefähr. Mhm. Stefan fährt mit seinem Rad nach Hause. Mit dabei seine Ex-Freundin. Damals sie, schon Ex-Freundin damals, oder jetzt erst Ex-Freundin? Nee, damals schon Ex-Freundin. Mhm. Sie fahren zusammen auf dem Fahrrad von einer Party nach Hause. Ein schöner Abend. Es war ein gemütlicher Abend bei einer Freundin, die, nein, keine Freundin, war einfach irgendwer Geburtstag gefeiert. Ich werde dann da eingeladen und war dann da mit dem Rad nach Hause gefahren. Und dann plötzlich sieht man Gestalten in der Ferne. Und dann, als ich näher kam, erkannte ich sie. Der Freund meiner Ex-Freundin war da. Und der war ein Typ, das kann ich dir sagen. Der war Das war ein crazy Typ, der war wesentlich älter, wesentlich muskulöser. Ich war so wie heute ein schlachsiger, tollpatschiger Goofy. Wir fahren daran vorbei, nachdem ich bleibe ich einfach stehen. Er war aber sehr eifersüchtig plötzlich, sehr sauer, offensichtlich auf mich. Mhm. Und dann war er mit sehr vielen Leuten da, teilweise auch russischen Leuten. Und die hatten also Wodka-Pullen in der Hand, das war sehr mehr klischeehaftig. Und dann haben die alle, waren überbetrunken, hatten alle Flaschen in der Hand, aber Schnapsflaschen in der Hand, waren unfassbar betrunken. Und dann spüre ich nur, halte ich an, weil die Freundin halt da angehalten hat, dann habe ich auch angehalten und ich wollte sie nach Hause bringen. Und das hat ihn, glaube ich, zum Ausrasten gebracht. Und plötzlich spüre ich nur, wie ich von hinten einfach so eine Faust genau auf meinen Kopf bekomme. Moment, wie von hinten? Also ich bin quasi mit dem Fahrrad gefahren. Du bist an ihm vorbeigefahren? Das gab meine Polizeiaussage tatsächlich. Ich bin, ich bin vorbeigefahren, habe so gegrüßt, hallo, bin dann stehen geblieben, habe auf meine Freundin gewartet, die dann da stand, weiter hinten, und mit ihm geredet hat. Und dann hat sie ihm gesagt, was Sache ist und dass wir von der Party kommen und so. Und dann läuft er auf mich zu, habe ich aber nicht gesehen, weil ich einfach nach vorne geguckt habe, auf mein Handy geguckt habe. Läuft hinten auf mich zu und schlägt mir in die Fresse. Ich fall von hinten. Ja, ich fall um von meinem Fahrrad und liegt dann da auf dem Boden. Denke ich so, was ist denn eigentlich jetzt los? Und dann und über mir stehen halt so ganz viele russische Menschen mit Wodkaflaschen und einer schlägt einfach auf mich ein. Aber nicht so richtig mit der Faust, sondern mit so einem Handballen einfach auf meinem Gesicht ein, was sehr strange war. Und dann liegst du halt da und du weißt halt nicht, was du machen sollst. Und du wirst halt massiv zu der größten, also du wirst zu den unmännlichsten Wesen der Welt. Die ganze Zeit, nein, hör auf. Und dann irgendwann werde ich hochgezogen, weil dann wurde auch jemand zurückgezogen von denen. Die haben sich gegenseitig, ja, hör auf. Und dann wurde ich hochgehoben. Und wurde dann von einem, der so eine Flasche in der Hand hatte, die so quasi zum Ausholen bereit in der Hand hatte, auf die andere Straßenseite begleitet und so. Und dann hatte ich ein ganz seltsames Gespräch, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dann irgendwann hat sich das dann aufgelöst. Und dann sind wir weggefahren. Und das war's dann. Und am nächsten Morgen bin ich dann und so. Die Freundin ist auch mit denen mitgefahren? Nee, ist mit mir mitgefahren. So, die hat sich dann dafür entschuldigt. Die hat auch die ganze Zeit da so eingreifen wollen, aber keine Chance gehabt natürlich, weil die einfach alle auf mich drauf sind. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen habe ich dann eine Aussage bei der Polizei gemacht, was mega gruselig ist. Also du bist einfach dann selbstständig zur Polizei gegangen? Ja, genau. Mit meinem Vater damals. Bin zur Polizei gegangen, ja. Und habe dann meine Aussage gemacht gegen Unbekannt, beziehungsweise gegen Bekannt und Unbekannt, weil ich wusste nicht, wer die anderen waren. Und dann ganz strange. Und du denkst, sobald du bei der Polizei sitzt, denkst du, du bist schuldig. Ja. Du hast keine Chance. Und dann stellt er auch so Fragen. Wie? Gerade eben haben sie noch gesagt, er war hinter ihnen. Wo waren sie da nochmal? Können sie nochmal von vorne anfangen? Und dann denkst du, Scheiße, vielleicht war es doch ich. Ich habe mich selbst geschlagen. Ich habe ihn geschlagen. Ich hasse Russen. Ich habe auf sie eingeschlagen. Sorry. Ciao. Du denkst echt, du bist schuldig, weil das ist auch so ein Kommissar Eichwald oder so war das. Der Garmener Kommissar, der dann da saß. Und dann wirklich so ein Riesenschrank, der dich dann auch mega löchert und so. Wie ein Film. Und dann ein paar Wochen später kam dann der Anruf, ich sollte mal vorbeikommen. Und dann meinte er, ja, wir haben sie alle einfach. Und die haben, keine Ahnung, wie möglich das war, aber die haben alle gefunden, die da beteiligt waren. Unfassbar gute Polizeiarbeit und so. Und dann gab es relativ schnell einen Gerichtstermin. Und dann dachte ich mir, Moment, muss ich jetzt alleine hingehen? Oder hat man dann Anwalt oder so einen Scheiß? Ja. Es war mir nie, wurde mir die Frage gestellt, ob ich einen Anwalt haben soll. Und dann bin ich da alleine hin zu diesem Gerichtstermin, musste dann auch meine Sachen als abgeben. Als Zeuge ja nur, oder? Als Zeuge, ja. Nee, als Kläger und Zeuge. Okay. Und dann saß ich dann da, wurde vorgeladen und dann war dann der Angeklagte links mit seinen Anwälten und dann saß ich halt in der Mitte und dann war halt die zwei Schöffen und der Richter, die mich dann so Dinge gefragt haben und so. Mhm. Und das Beste war, dass ich einen Tag, bevor das passiert ist, mit dem Fahrrad umgekippt bin, auf so einem Schotterweg und halt meine ganzen Hände waren offen und überall waren Wunden und so ein Scheiß. Und es sah mega gruselig aus. Auch ich sah immer noch irgendwie, aber es hat nichts mit dem Fall zu tun gehabt, aber ich war halt mega demoliert. Ja. Und es war rückblickend das Beste, was mir passieren konnte, weil die dachten, holy shit, der wurde richtig verprügelt. Aber so schlimm war es jetzt auch nicht, weil ich habe ein paar Mal was ins Gesicht bekommen und einmal halt von hinten. Aber dann so weit ging es eigentlich. Und dann hatte ich aber halt diese ganzen Wunden von meinem Fahrradunfall und die dachten, was ist denn da passiert eigentlich? Und dann hat der Typ, einer von den Angeklagten, war vorbestraft und hatte gerade einen neuen Job bekommen bei der DHL. Und war so auf dem Weg der Besserung, hatte auch ein kleines Kind und alles gut. Und dann saß ich da und dann meinte der so, ja, sie hatten auch erwähnt, dass sie Nasenbluten hatten. Kam das von den Schlägen ins Gesicht? Und dann habe ich so gesagt, ich wollte auch jetzt auch nicht, dass er mega Probleme bekommt. Und dachte mir so, bist einfach ehrlich. Ich habe gesagt, nee, ich hatte auch einen Fahrradunfall, vielleicht war das davon irgendwas. Und so, dann hat er sich auch Notizen gemacht, der Richter und so. Und später bei der Urteilsverkündung meinte er, ja, das mit der Nase, das hat für mich den Ausschlag gemacht. Offensichtlich wollen sie nicht die Schuld auf den Angeklagten übertragen. Deswegen vertraue ich ihnen so sehr bei der ganzen Nummer. Und deswegen hat er 2 Monate bekommen oder so im Knast. Wirklich einfach, wurde einfach verknackt. Seinen Job hat er verloren. Ich habe 1.000 Euro Schmerzensgeld bekommen und 100 Euro für mein Fahrrad, was kaputt gegangen ist dabei. Und das war das. Ich bin maximal ehrlich da reingegangen und habe maximal dadurch den einfach ruiniert, den Menschen. Aber der 2 Monate bekommen hat, der war nur dabei, oder was? Nee, der hat auch mitgemacht, der hat auch mitgeschlagen. Ach so, okay. Und so. Aber das war eine ganz strange Sache. Und die 1.000 Euro habe ich bis heute nicht bekommen. Ist es echt? Hm. Darf man das? Ist es legitim, danach zu fragen? Vielleicht musst du dir irgendwo in Rechnung stellen, also keine Ahnung. Wow. Nicht aber der ganze Zeit haben geschieden, dann war ich da wirklich der vor Gericht. Der Straßenfuchs Stefan Titze. Ja, das war meine wilde Jugend. Noch heute raunt man seinen Namen auf den Kamener Straßen. Ach, das ist so uncool einfach. Das ist so, also so sich verloren. Ich wehre mich dann auch nicht. Ich prügel nicht zurück. Ja, ja. Ja, vor allem, wenn du schon von Kampfbeginn am Boden liegst einfach. Und, ja, geil, hier kommen die Masterclass, vergiss die Pointe. Der Typ, der Freund der Ex-Freundin, war Freestyle-Karate-Meister des Landes. Freestyle-Karate. Nice. Yay! Da habe ich, das wusste ich, und da habe ich keinen Bock, dann daneben zu stehen und zu sagen, okay, komm, wer fängt zuerst an? Komm, und dann so die Fäuste ihm entgegenzustrecken. Nope, not gonna happen. Ja, krasser Freestyle-Karate-Typ, da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance. Und das, dann fragen natürlich auch viele, ja, geht's dir wieder gut und so? Und ach, manche machen sich lustig, so wurde es verprügelt, aha. Aber dann habe ich immer gesagt, ja, er ist halt, ja, weißt du, er ist halt ein Freestyle-Karate-Typ. Und ich hätte natürlich auch keine Chance gehabt. Und die waren zu 18, waren zu dritt oder so. Und hast natürlich keine Chance. Dann mit der Narbe im Gesicht und so diesem Pflaster im Gesicht stand ich dann da in der Bar nachts. Ja, ich wurde einfach massiv von einem Freestyle-Karate-Typ. Aber nicht schlecht. Hast du keine Chance. Aber sind die immer noch zusammen? Weißt du, nee, ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist auch so ein guter Moment in der Beziehung, einfach so, wo einfach jemand grundlos zusammengeschlagen wird, weil man mit ihm zusammen war. Und, ja. Und was machen wir jetzt? Irgendwie Donuts, Starbucks, essen. Worauf hast du Bock? Na, machen wir uns einen schönen Abend. So, ja, das ist noch Blut an den Händen. Ach so, kein Problem. Sorry, tut mir leid. Also, okay. Ja, nett. Mega unangenehm. Es war wirklich, wirklich eine furchtbare Zeit, aber irgendwie lustig. Also, mal die Erfahrung zu machen, so vor Gericht zu sein und so. Und du hast echt Angst. Deswegen denke ich mir auch, und die haben so massiv gut ermittelt. Keine Ahnung, wie das möglich war. Aber die haben überall rumgefragt und so sneaky Typen, die Polizisten. Das war echt ziemlich cool. Und seitdem vertraue ich dem Staat da sehr. Weil die Polizei ist schon so coole Leute, die da unterwegs waren. Schon ganz interessant. Und natürlich den Vorteil, dass in Kam jetzt vielleicht nicht so viel los ist. Dass die gesamte Taskforce einfach so. Das ich stelle mir das so vor, wie dann in dem Kommissarraum dann so dein Kopf so ganz groß und so ganz viele Fäden zu ganz vielen Leuten. Dann Binky sagt Buh, Fragezeichen, da die Bandmitglieder irgendwie. Ist deine Verbindung so Bandenkriege? Bandenkrieg, was kann sein? Irgendwie Freestyle-Karate, Fragezeichen, irgendwie alles aufgedröselt. Ja, ja. Weil das Spannendste ist, was da jemals passiert ist. Ja, oder was. Weil so oft so bei Law and Order oder so ist es ja so, dass der Fall am Anfang noch recht einfach wirkt. Und dann am Ende merkst du, oh shit, da steckt viel mehr. Aber dein Fall war so ein, okay, wir fangen mal an, okay. Da könnte viel mehr, wir haben ihn schon gelöst. Ist nach 4 Minuten vorbei und dann halt nur noch Abspann und Outtakes oder sowas. Mehr kommt dann einfach nicht mehr bei rum. So, ja, gelöst. Die Zeit, die sie gebraucht hätten, diesen roten Bindfaden zu kaufen, zu schneiden und aufzuhängen, hätten sie sich wirklich, in der Zeit war der Fall schon gelöst. Es ist doch bestimmt schon vorgekommen, dass der Prakti mit dem Faden in das Büro gekommen ist und so, hey Leute, ich hab den Faden, nee, passt schon, der Fall wurde gelöst. Okay. So. Okay, ich wollte den Faden gerade aufhängen. Machen wir beim nächsten Fall. Es kommt noch der nächste rote Fadenfall. Wann entscheidest du dich, diesen Faden aufzuhängen? Warum rot? Ja, der rote Faden, der sich durch alles durchzieht, Metaphorik. Nun gut. Vielen Dank, Stefan Titze, für diese fantastische Geschichte. Sie wird eingehen in die legendären Geschichten. Weiß ich als nicht. Stefan gegen den Freestyle-Karate-Meister von Carmen. Chancenlos. Knapp verloren. Eine Runde hat es gedauert. Eine Runde gesagt. Aber letztendlich ding, ding, ding, ding. Hast du gewonnen. Ich glaube, von den 1.000 Euro, wenn die jetzt kommen, kannst du dir nochmal schön ein halbes Boosted-Board kaufen und dann mal den Carmener Boys zeigen, wer der König der Straße ist. Nicht auf dem Boosted Board. Das einfach auf dem brennenden Boosted Board. Lustige Geschichte. Lustige Geschichte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die müssen erstmal ihr explodierende Batterienproblem in den Griff bekommen. Aber wir haben für einen Dreh, bekommen wir bald, kann ich mal teasen, einen Star Wars Helm. Ja. Einen Star Wars Rebellen X-Wing Helm. Und ich habe die Maske, das Kostüm hatte eigentlich keine Lust, den zu kaufen, weil er zu teuer ist. Ich habe gesagt, ich packe 50 Euro da drauf, wenn ihr mir den danach gebt, einfach, wenn ihr mir danach schenkt. Mhm. Und es ist zwar nur ein Kostümhelm, aber ratet mal, wer mit seinem Boosted Board bald mit dem coolsten Helm der Galaxie rumfährt. Motherfucking Jungfrauen-Stefan. Das war's von mir. Viele Grüße von Florentin an euch da draußen. Ja, mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Wir heben ab. Wir heben ab.